Das neue Jahr steht vor der Tür und wir wünschen unseren Mitmenschen, dass sie gut reinrutschen. Doch wenn sie sich auf der sprachlich sicheren Seite wissen wollen, dann sollten sie Formulierungen wie diese künftig streichen. Hierzulande gibt es sie nach wie vor, die ganz großen Verfechter der deutschen Sprache. Erinnern Sie doch in Ihrer Argumentation an das Geschwurbel von »Früher war alles besser«. Bejammern Sie mit ähnlichem Hintergrund den Untergang der Muttersprache. Dass jede Sprache ein aus etlichen Kulturen hervorgegangener Mischmasch von Lauten, Ausdrücken, Begriffen und Eigenheiten ist, wird in diesem Zusammenhang gern vergessen oder verdrängt. Genau wie die weit verbreiteten Fehler. Längst haben sich in unserer Umgangssprache falsche Formulierungen eingeschlichen, die von den wenigsten bemerkt werden. Im Folgenden die großen Klassiker. Erstens, Komma nach Grußformel. Ich weiß nicht, warum Leute das machen. Hinter eine Grußformel kommt kein Komma. Das ist tatsächlich falsch, auch wenn es 98% der Menschen in E-Mails genau so schreiben. Habe ich übrigens auch lange gemacht. Also weiß ich doch, warum Leute das machen, weil sie es nicht besser wissen. Zweitens, diesen Jahres. Das zu hören bereitet mir mittlerweile Ohrenschmerzen. Selbst Tagesschausprecher sind vor diesem Fehler nicht gefeit. Und egal wie viele Leute vom Sommer diesen Jahres reden, es ist und bleibt falsche Grammatik. Leicht erkennbar ist das am Genitiv, denn bei dieses handelt es sich, wie es bei Zwiebelfisch gut beschrieben ist, um ein sächliches Demonstrativpronomen. Oder, um es anhand eines Beispiels deutlich zu machen, Sie sagen ja auch nicht, er ist der Angestellte seinen Betriebs, sondern er ist der Angestellte seines Betriebs. Eigentlich ganz offensichtlich, oder? Aber nur, wenn die Formulierung nicht so weit verbreitet und wie selbstverständlich in unserer alltäglichen Sprache integriert werden. Dann wird es schon schwieriger, diese Fehler zu entdecken. Drittens, scheinbar versus anscheinend. Es geschieht immer wieder und überall. Die Verwechslung von scheinbar und anscheinend. Doch das kann fatale Folgen haben. Denn sage ich, scheinbar ist der Kollege krank, meine ich nicht, anscheinend ist der Kollege krank. Scheinbar bedeutet laut dem Duden nämlich, als Tatsache erscheinend, aber nicht wirklich gegeben. Mit anderen Worten, der Kollege lügt. Sage ich hingegen, dass der Kollege anscheinend krank ist, bedeutet dies laut Duden dem Augenschein nach. Ich glaube also, dass derjenige tatsächlich krank ist. Es ist demnach absolut sinnvoll, diesen feinen, gar nicht einmal so kleinen Unterschied zu kennen. Viertens, mir und mich. Zugegeben, die Verwechslung von mir und mich kommt vergleichsweise selten vor. Nichtsdestotrotz sagt der Volksmund scherzhaft, mir und mich verwechsle ich nicht, das kommt bei mich nicht vor. Und manchen Menschen fällt es nach wie vor schwer, diese beiden Personalpronomen korrekt zu verwenden. Hier hilft eine Krücke weiter. Fragen Sie nach dem Kasus und Sie wissen, ob Sie mir oder mich verwenden müssen. Beispiel, ich ernähre mich. Hier würden Sie niemals fragen, wem ernähre ich, sondern wen ernähre ich? Antwort, mich. Umgekehrt funktioniert das Prinzip genauso. Ich helfe mir. Hier würden Sie auch nicht fragen, wen helfe ich, sondern wem. Für Personen, die Schwierigkeiten damit haben, kann dies helfen, sich richtig auszudrücken. Fünftens, als und wie. Heißt es schneller als die Polizei erlaubt oder schneller wie die Polizei erlaubt? In beiden Fällen wäre es nicht gut, schneller zu fahren. Dieses Beispiel ist noch relativ einfach. Ganz so simpel, wie die Sache sich auf den ersten Blick darstellt, ist sie jedoch nicht. Woran genau das liegt, dass selbst die Sprachfetischisten unter uns dazu neigen, hin und wieder als und wie zu verwechseln, können Sie in der Deutschmeisterei nachlesen. Warum erzähle ich das alles? Ganz bestimmt nicht aus Gründen der Erbsenzählerei. Wenn Sie meinen Blog lesen, werden Sie ähnlich viel Freude an der deutschen Sprache wie ich haben. Das Aufzeigen bestimmter, weit verbreiteter Sprachirrtümer kann uns dabei helfen, aufmerksamer und sensibler mit den eigenen Worten umzugehen. Das kann natürlich auch zur Pedanterie umschlagen und zur Beteiligung an der Rechtschreibpolizei in den Kommentarspalten ausufern. Wäre es aber nicht ein gutes Vorhaben für 2017, diese typischen Fehler aus dem eigenen Sprachschatz zu streichen? Seien wir ehrlich, das ist für viele realistischer als der allgemeine Vorsatz, gesünder essen zu wollen oder regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Falls Sie sich in Zukunft besser ausdrücken möchten, so wünsche ich Ihnen viel Kraft im Kampf gegen Windmühlen und die vielen Menschen, die Sie irrtümlich mit falschen Versionen korrigieren wollen. Sie werden diese Kraft brauchen.